1919. Walter Gropius begründet das Bauhaus in Weimar. Ein Beitrag von Wolfgang Pehnt, Architekturhistoriker und Publizist. Am selben Ort wie die Weimarer Republik und in denselben Monaten des Jahres 1919 wurde die berühmteste Design-, Kunst- und Architekturschule dieses Jahrhunderts gegründet, das staatliche Bauhaus in Weimar. Die neu berufenen Meister hatten Mühe, Quartier zu finden in der überfüllten Klassikerstadt, in der gleichzeitig die Abgeordneten der verfassunggebenden, aus dem unruhigen Berlin exilierten Nationalversammlung tagten. Die Regie des Schicksals wollte es, dass auch das Ende des Bauhauses mit der Liquidation der Weimarer Republik zusammenfiel. Im April 1933 wurde das Institut von der geheimen Staatspolizei geschlossen. In den 12 Jahren seiner Existenz spiegelte das Bauhaus auf seine Weise die Kultur- und Gesellschaftsgeschichte der Republik. Unter seinem Gründer, dem Architekten Walter Gropius, begann es bei einem ekstatischen Expressionismus. Es feierte Handwerkertum, mystische Gotik und das Gesamtkunstwerk, näherte sich von Masters nahen Diät und spielte mit allerlei geheimnisumwitterten Ritualen. 3 Jahre später forderten die Bauhäusler bereits die neue Einheit von Kunst und Technik. Sie verschrieben sich einer Kunst der Maschine und gingen, wenigstens der Theorie nach, zu Industrie- und Serienproduktion über. Alles einzubeziehen und nichts auszuschließen, war eine Devise von Walter Gropius. Man kann niemals etwas von vornherein festlegen. Es würde vollkommen rigide sein. In all diesen Entwicklungen können wir gar nicht flexibel genug sein. Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, die sich daraus entwickeln können. Und wir können gar nicht voraussehen, was das lebendige Leben bringen wird. Das lebendige Leben hat natürlich immer Recht. Und das muss immer gefördert werden. Als Hannes Meyer, auch er ein Architekt, 1928 der Nachfolger von Gropius wurde, traten sozialpolitische Erwägungen in den Vordergrund, billige Volksmöbel, preiswertes Bauen, Öffnung nach links. Meyer wurde aus politischen wie privaten Gründen entlassen. Unter Ludwig Mies von der Rohe, dem dritten und letzten Direktor, entwickelte sich das Bauhaus zu einer Fachschule von hohem ästhetischem Anspruch. Die Eleganz, die aus dem scheinbar Einfachen kommt, zeichnete die Arbeit von Mies aus. Verwechseln Sie bitte nicht das Einfache mit dem Simplen. Da ist doch ein Unterschied. Ich liebe diese Einfachheit, nicht wahr? Aber wahrscheinlich aus dem Grunde der Klarheit, nicht der Billigkeit oder irgendetwas. Das kommt uns gar nicht in den Kopf, wenn wir arbeiten. 3 Direktoren hatte das Bauhaus, an 3 Orten residierte es, Weimar, Dessau, Berlin. Jedes Mal machte ihm kleinbürgerliche, rechtskonservative, schließlich nationalsozialistische Opposition den Garaus. Studiert haben am Bauhaus kaum mehr als 1200 Studenten insgesamt, eine verschwindend kleine Zahl im Vergleich zur Schülerzahl von Hochschulen auch damals. Sie steht in umgekehrtem Verhältnis zu dem internationalen Ruf, dessen sich diese hohe Schule der Moderne erfreute und erst recht nach ihrem Ende erfreut. Das Renommee des Bauhauses ist nicht nur auf seine Lehrmethoden zurückzuführen, auf den sogenannten Vorkurs, der die schöpferischen Fähigkeiten der Studenten freimachen sollte, oder auf die praktische Arbeit in Lehrwerkstätten, in denen zunächst erfahrene Handwerksmeister gemeinsam mit den Künstlern unterrichteten. Das gab es auch an fortschrittlichen Schulen schon im Kaiserreich. Die Bauhäusler, Gropius vor allem, waren Meister der Selbstdarstellung und wussten die Verdienste ihrer Hochschule für Gestaltung der Mit- und Nachwelt klarzumachen. Aber vor allem verdankte sich der Rang der Schule ihren Lehrern, den Künstlern. Lionel Feininger, Johannes Itten, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Laszlo Moholy-Nagy, Oskar Schlemmer und viele andere. Gropius hatte sie mit unfehlbarem Instinkt berufen. Das ganze Erziehungssystem ist ja doch eine Liebesangelegenheit. Wenn der betreffende Lehrer so tief drinsteckt, dass er wirklich das Beste tun möchte, dann, wenn er wirklich verliebt ist in seine Arbeit, dann wird er etwas leisten können. Und die Menschen rauszusuchen, die das natürliche Talent dafür haben, ist das, was so am wichtigsten ist in der Erziehung.